ihr Schatz wird besehen. Lola, lola, la, la. Meine Wirtschaft ist die große, aber sie in Schoben. Lola, lola, lola, la, la. Lola, lola, la, la. Meine Wirtschaft ist Stroh.